Eva. Eva Braun war mir schon im Sommer 1940 häufiger aufgefallen. Der erste persönliche Kontakt fand in ihrem Münchner Haus in der Wasserburger Straße statt. Ich musste ihr etwas vorbeibringen und sie hat sich gleich länger mit mir unterhalten, über Belanglosigkeiten selbstverständlich, aber auch das hätte sie nicht tun müssen. Wir vom Begleitkommando haben nie von uns aus ein Gespräch begonnen. Wenn man gefragt wurde, antwortete man, sonst sprach man nur das Allernötigste. Offiziell war Eva als Hauswirtschafterin vorgestellt worden. Schon die Anordnung der Räumlichkeiten in der Reichskanzlei und auf dem Berghof verriet etwas anderes. Wir sollten Eva Braun mit gnädiges Fräulein anreden, daran hielt sich aber keiner, sie war einfach Fräulein Braun. Und das war ja auch völlig recht so. Eva entsprach nicht gerade dem Ideal eines deutschen Mädchens, wie man es vielleicht erwartet hätte. Natürlichkeit und Bodenständigkeit waren ihre Sache nicht. Sie zog sich mehrmals täglich um, war immer sorgfältig geschminkt und trug kostbaren Schmuck. Ich habe nie irgendwelche Intimitäten zwischen Hitler und Eva beobachtet. Meine Kameraden ebenfalls nicht. Jedenfalls sprach nie jemand darüber. Ich hätte es auch nicht getan, wenn mir etwas aufgefallen wäre. Soweit ich das mitbekommen konnte, riefen sich beide, wenn Eva auf dem Berghof und Hitler in Berlin war, nicht allzu oft an, keinesfalls täglich. Kam ein Gespräch von Eva für Hitler, hieß es nur, der Berghof für die Wohnung, dann wusste man Bescheid. Ziemlich zu Anfang meiner neuen Tätigkeit hatte ich eine ungewöhnliche Begegnung mit Eva. Eines Morgens, es war noch sehr früh, ging ich in der alten Reichskanzlei gleich nach Dienstantritt gedankenlos in Hitlers Wohnräume, um wie so oft auf dem kleinen Hocker vor seinem Schlafzimmer Nachrichten abzulegen. Der Nachrichtenfluss stoppte natürlich auch in der Nacht nicht, und so hatte unser Dienst rund um die Uhr Bereitschaft. Wenn die Diener und Adjutanten noch schliefen, brachten wir vom Begleitkommando die Depeschen sofort und ohne die üblichen Umwege über sie zu Hitler. Der Schlafraum konnte sowohl vom Arbeits- als auch vom Gästezimmer aus betreten werden. In beiden gab es daher jeweils einen kleinen Nachrichtenhocker. Von der Treppe aus war der Weg durch das Gästezimmer etwas kürzer als der durch den Arbeitsraum, so dass ich mir angewöhnt hatte, den Hocker im Gästebereich als Ablage für die Depeschen zu benutzen. Ich öffnete also die Tür, tat einige Schritte hinein und erst als ich an jenem frühen Morgen gerade dabei war, das Schriftstück abzulegen, bemerkte ich, dass jemand im Gästebett lag. Ich erschrak, dann erkannte ich Eva Braun. Sie war nur mit einem sehr dünnen Nachthemd bekleidet. Das Blut schoss mir in den Kopf. Eva hatte mich bereits bemerkt, daher traf mein Blick gleich ihre Augen. Sie sagte nichts, hob lediglich ihren rechten Zeigefinger an die geschlossenen Lippen. Ich machte sofort kehrt, schlich mit bis zum Hals klopfenden Herzen nebenan ins Arbeitszimmer, deponierte die Depesche auf dem dortigen Hocker und entfernte mich schnell wieder. Das war's jetzt mit dem Dienst beim Führer, ging es mir augenblicklich durch den Kopf. Zum Kuckuck! Wieso hatte sie nicht die Tür abgeschlossen? Ich war auch wütend auf meine Kameraden. Keiner hatte mich bei Dienstbeginn darauf hingewiesen, dass Eva eingetroffen war. In den folgenden Wochen rechnete ich täglich damit, dass die Sache ein Nachspiel haben würde. Nichts geschah. Nachdem Hitler im Herbst 1940 zwischen Berlin und Berchtesgaden regelrecht pendelte, war auch ich im Oktober nach einem vorübergehenden Aufenthalt zu Hause bei meiner Frau wieder auf dem Berghof. Ende Oktober verließ Hitler den Obersalzberg, um sich mit General Francisco Franco an der französisch-spanischen Grenze zu treffen. Kaum war Hitler abgefahren, nahm Eva das Heft in die Hand. Sie war eine Frau mit zwei ganz unterschiedlichen Seiten. In Hitlers Gegenwart war sie zurückhaltend, ging bei Staatsempfängen in ihr Zimmer oder in den Kegelbahn-Kellerraum, sorgte in privater kleiner Runde für gute Stimmung und versuchte es allen recht zu machen. Verließ aber Hitler den Berghof, änderte sich ihr Auftreten schlagartig. Man hätte die Limousinen noch die Serpentinen hinabfahren sehen können, da wurden schon die ersten Vorbereitungen für mancherlei Amüsements getroffen. Gerade noch sittsam wie eine Gouvernante, stellte sie nun alles auf den Kopf. Und fröhlich wurde sie dann, fröhlich und ausgelassen, beinahe kindisch. An jenem Oktobertag, als Hitler nach Südfrankreich aufbrach, waren vom Begleitkommando nur mein Kamerad Karl Tenazek und ich zurückgeblieben. Schon bald darauf erschien Eva bei Karl und mir und lud uns ein, zu den anderen in die Wohnhalle zu kommen. Die Mädels bräuchten Tanzpartner. Ungläubig und zögernd folgten Karl und ich ihr. Im Handumdrehen hatte sie eine kleine Party organisiert, mit Foxtrott-Musik und kleinem Buffet. Wir naschten ein bisschen und unterhielten uns. »Ihr müsst lustig sein«, animierte Eva Karl und mich immer wieder. »Ihr müsst tanzen!« Eva wollte mich unbedingt mit einer Hausangestellten verkuppeln, die Gretel hieß. »Ihr seid ein schönes Paar«, kicherte sie wie ein Backfisch. Beziehungen zwischen den weiblichen Bediensteten des Berghofs und den Kameraden aus dem Begleitkommando waren nicht selten. Irgendwann hatte sich auch das letzte Stubenmädchen einen Begleitkommandomann geschnappt, schien es. Auch von jenen, die, wie ich, vergeben waren, konnten nicht alle einem Techtelmechtel mit einem der Mädchen vom Berghof oder aus Berchtesgaden widerstehen. Viele waren lange von zu Hause weg. Ich hatte das Glück, Gerda wenigstens während der Aufenthalte in Berlin regelmäßig sehen zu können. Diese von Eva immer wieder in meine Nähe buxierte Gretel war auf dem Berghof das Barmädchen. Sie kümmerte sich bei Empfängen und Festen um den Spirituosenvorrat, konnte wunderbare Cocktails mischen und hatte den Überblick über den Getränkebestand. Das machte sie natürlich interessant. Freundinnen von Eva waren auch in Anwesenheit von Hitler oft zu Besuch. Hertha Schneider etwa oder die Österreicherin Marion Schönmann. Die Atmosphäre am Berghof war vor allem wegen Eva ungezwungen, fast heiter. Eines allerdings war für mich tabu. Getanzt habe ich mit Eva nie. Das ging nun wirklich nicht. Sie war das Mädchen des Führers. Eva war lebenslustig, bis fast ganz zum Schluss. Ich mochte sie.